Die NSA-Affäre zieht mittlerweile so große Kreise, dass selbst Angela Merkel und Innenminister Hans-Peter Friedrich misstrauisch werden. Friedrich, der alte Fuchs auf diplomatischem Parkett, hat sogar angekündigt, notfalls auch amerikanische Diplomaten auszuweisen bei der Suche nach den Verantwortlichen für den Lauschangriff auf das Handy seiner Chefin. Na, dass er sich da mal nicht erschrickt vor seiner eigenen Courage. Und Barack Obama, genauso ein Fuchs auf diplomatischem Parkett, der will seinen Geheimdiensten in Zukunft strengere Regeln auferlegen. Martina Schulte mit der Webschau. Ist das ernst zu nehmen, diese Ankündigung von Barack Obama? Ja, also ob das nur ein Lippenbekenntnis ist, muss sich noch zeigen. Die New York Times berichtet jedenfalls, dass Obama die Bespitzelung von Partnern künftig grundsätzlich untersagen will. Das wäre dann schon wirklich ein ganz, ganz grundsätzlicher Wandel für die Arbeit des US-Geheimdienstes. Und worauf Obama aber nach wie vor besteht, ist eben auch der Tatsache, dass dieser gigantische amerikanische Überwachungsapparat, der uns hier ja jetzt schon seit Monaten beschäftigt, dass er nach wie vor der Terrorabwehr dient. Und das ist eine Aussage, der amerikanische Enthüllungsjournalist Glenn Greenwald bei Christiane Amanpour vehement widersprochen hat. Auf ihrem CNN-Blog kann man gerade nachlesen, dass Greenwald wörtlich sowas gesagt hat wie: Nichts hiervon hat mit Terrorismus zu tun. Ist Angela Merkel ein Terrorist? Sind 60 oder 70 Millionen spanische und französische Bürger Terroristen? Hier geht es eindeutig um politische Macht und Wirtschaftsspionage. Und es gibt wahrscheinlich kaum jemanden, der ihm das abnimmt mit dieser Terrorabwehr, oder gibt es welche? Ja, es gibt natürlich immer weniger, so würde ich mal sagen, die ihm das abnehmen. Jens Berger schreibt hier zum Beispiel auch gerade bei den Nachdenkseiten, es gehe nicht in erster Linie um Terrorabwehr, Zitat: Wir stecken mittendrin in einem Kampf um den Erhalt und die Vorherrschaft unterschiedlicher politischer und gesellschaftlicher Systeme. In diesem Konflikt gilt mehr als je zuvor: Wissen ist Macht. Es sei eine wilde, meist geheime Jagd auf Billionen politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und militärischer Informationen, aus denen dann mit Hilfe perfektionierter Analysesoftware zukünftige Entwicklungen werden. Und da ist natürlich so eine Bundeskanzlerin, die mehr oder weniger Europa leitet und in manchen Fragen auch mal gegen amerikanische Interessen argumentiert, von Konjunkturpaketen über Bankenkontrolle bis zur Ablehnung amerikanischer Militäreinsätze für die NSA, ein legitimes Ziel. So viel schreiben die Nachdenkseiten. So, aber mit dieser Jagd, wie Jens Berger das genannt hat, soll jetzt aber Schluss sein, sagt zumindest Obama. Kann man das glauben? Es ist ja nicht nur Obama, von dem diese Aussage kommt. Auch der Geheimdienstausschuss im US-Senat hat eine umfassende Überprüfung angekündigt. Vor allen Dingen die Ausschussvorsitzende Dianne Feinstein, die nach Einschätzung des britischen Guardian einst a loyal defender of the NSA gewesen ist, die sagt plötzlich so Sachen wie hier, Zitat: With respect to NSA collection of intelligence on leaders of US allies, including France, Spain, Mexico and Germany, let me state unequivocally, I am totally opposed. Das sind sehr, sehr deutliche Worte und eben nicht nur ein ganz kleines Zeichen der Umkehr. Die Strategie der verantwortlichen Politiker in Amerika ist gerade sowieso: Die Geheimdienste sind schuld, die kontrollierenden Politiker haben ja von all dem nichts gewusst. Und der Guardian schreibt hier auch, deswegen hätten es die amerikanischen Geheimdienste jetzt eben auch nicht nur mit einem Kongress zu tun, der increasingly hostile sei. Der Guardian macht auch wachsende Zeichen eines Risses zwischen der Geheimdienst-Community und der Obama Administration aus. Ja, und das wirft natürlich auch die Frage auf, ob in Zukunft die Leute dann überhaupt was davon mitkriegen würden, wenn die Geheimdienste weiter abhören. Klar ist aber, Obama versucht, die Verantwortung jetzt abzuwälzen auf die Geheimdienste. Wie gehen die damit um? Wie reagieren die? Naja, wie halt so üblich, ne? Gegenoffensive. Er war's, genau. Sie war's. Also erstmal gibt es Zeichen dafür, dass sie das wirklich ernst nehmen, was da gerade passiert, diese Lippenbekenntnisse der Politiker. Das Foreign Policy Magazine berichtet, also dass Feinsteins öffentliche Umkehr schockiert habe. Sie zitieren einen NSA-Offiziellen und der sagte dem Reporter wörtlich sowas wie: We are really screwed now. Und wörtlich sagte er weiter: Du weißt, dass die Dinge schlecht für dich stehen, wenn der einzige Freund, den du hattest, mitten in der Nacht spurlos verschwindet, ohne eine Adresse zu hinterlassen. Also bezogen auf Feinstein und wahrscheinlich auch Obama. Also laut der Los Angeles Times sind die NSA und auch andere US-Geheimdienste auf Obama gerade richtig wütend, vor allen Dingen eben darüber, dass er sie halt für seine eigene Verteidigungslinie missbraucht. Und die ist ja sowas wie, ja, ich habe von all dem nichts gewusst und ich distanziere mich. Und die Geheimdienste fühlen sich jetzt ein bisschen stehen gelassen durch Obama. Und ja, diese Gegenoffensive, die fand jetzt eben statt bei einer Anhörung des amerikanischen Geheimdienstausschusses. Da kam es also wirklich zu, aus unserer Sicht, ziemlich bizarren Aussagen. Was war da los? Also der oberste Geheimdienstchef, Ian Clapper, der hat dort versucht, den Spieß umzudrehen. Und er hat halt gesagt, die europäischen Geheimdienste, die würden die USA ausspionieren. Und die Entrüstung der Politiker sei naiv. Und die Absichten von anderen Regierungen herauszufinden, das sei von unschätzbarem Wert. Und der NSA-Direktor Keith Alexander, der schlug in die gleiche Bresche und er sagte, nicht die NSA habe Informationen von europäischen Bürgern gesammelt, sondern europäische Geheimdienste hätten Telefondaten in Kriegsgebieten gesammelt und diese dann auch der NSA übergeben. Also wie du gerade gesagt es hast, geht sind weiter immer, mit dem, die anderen sind halt schuld. Es sind immer die anderen und ja, das Schlimme ist aber, wahrscheinlich hat er trotzdem recht. Also ich meine, die werden zusammengearbeitet haben in irgendeiner Form. Die Frage ist jetzt, wird sich am Verhalten der Geheimdienste was ändern in Zukunft, beziehungsweise werden wir da was von mitkriegen? Ja, das ist die große Frage. Also wenn es nach den Geheimdiensten geht, natürlich nicht. Telepolis schreibt, letztlich wolle NSA-Direktor Keith Alexander an den eingefahrenen Begründungen für die totale Überwachung festhalten und das Zitat aufgeblasene Geheimdienstsystem bewahren. Er wird wörtlich mit folgender Aussage zitiert. Es ist weitaus wichtiger für dieses Land, dass wir dieses Land verteidigen und die Schläge einstecken, als ein Programm aufzugeben, das diese Nation davor bewahrt, attackiert zu werden. Ob ihm das aber gelingen wird und die politische Klasse in den USA davon zu überzeugen, das wird sich zeigen. Im Moment, finde ich, gehen die Politiker sehr auf Distanz und es könnte halt dann vielleicht schon sein, dass sich was ändert, aber du hast recht, ob wir das da mitkriegen, ist eine andere Frage. Ja, und ich möchte tatsächlich echt nochmal wissen, ob also Obama sich die Geheimdienste in den USA zum Feind zu machen, ich glaube, das ist auch echt eine herbe Ansage. Ich glaube, in Zukunft könnte der noch richtig Probleme kriegen. Und ich meine, die werden Sachen über den wissen. Die wissen wir alle nicht. Ja, du nicht und ich nicht. Nee. Vielleicht heißt er doch nicht mit zweitem Vornamen Hussein oder so. Vielleicht ist es ganz was anderes. Ja. Es wird rauskommen. Und wenn es rauskommt, dann hört ihr es hier in der Webshow. Die kam heute von Martina Schulte. Alle Links, da wir uns auch hört, auf dradiowissen.de.